Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Laberzin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer wird heute euer Herz erobern? Ist das der Aushilfs-Jedi, der dich mit System, aber ohne frische Spätzle bekocht, entschieden die Theorie bestreitet, man könne auch außerhalb von Stuttgart glücklich sein und dich auf Twitter liebevoll trollen wird? Oder ist das das Zeilenende, deine philosophische Flatrate, der kurze Hosen garantiert nur mit Goldkettchen und Sonnenbrille trägt, sich gerne mit dir auf ein Bierchen an Pokestops trifft und Fragen nach dem Sinn des Lebens gerne mal mit einem satten Fick dich beantwortet? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß dabei. Hier ist die Elite. Danke, Sonja. Einen wunderschönen guten Tag. Bonjour, lieber Aushilfs-Jedi. Bonjour, comment ça va? Wie bitte? Comment ça va? Kommunismus? Comment ça va? Kommunismus wie geht kommt. Dir? Wie geht es dir? Ah, okay. Mir geht's hervorragend. Ich kann nicht klagen. Ich habe Kuchen, also kein Brot mehr, aber Kuchen. Das Leben ist schön. Ich lebe wie. Das ist ein guter Film. Ja, ich lebe wie Gott in Frankreich gerade. Okay. Ja, das ist super. Und ich habe vor einigen Wochen eine erstaunliche Feststellung gemacht. Nämlich, dass die Franzosen ihre Rathäuser niederbrennen, als ob kein Klimawandel herrschen würde. Und jetzt wollte ich dich als ausgewiesenem Grünen-Experten fragen, was du eigentlich dazu sagst. Warum kleben wir uns nicht alle mehr an französischen Rathäusern fest, damit die nicht niedergebrannt werden? Wahrscheinlich sind alle Menschen, die bereits klebefreundlich sind, bereits irgendwie hier auf Autobahnen, Straßen, Flughäfen und in Museen. Das heißt, warum da hinfahren? Das würde ja wieder Klima... Gase generieren. Ja, aber man könnte da doch hintrampen. Und man hat, in Frankreich hat man ja den Louvre und da sind quasi alle bedeutenden Kunstwerke der Welt. Und das heißt, man könnte sich da auf kleinem Raum sehr erfolgreich an sehr viel festkleben. Darf man nicht vergessen, wenn du dann wieder losgelöst wirst von deinem Klebe-Adventure, dann gehst du wieder Lohnarbeit nach. Ja. Oder du streikst halt. Wenn du eh schon in Frankreich bist, kannst du ja auch streiken. Ja, nur irgendwann ist diese Lohnarbeit eben trotz allem nötig. Also das heißt, wenn du da freitags streikst, so Friday for Future. Fridays for Frankreich. Fridays for Frankreich. Wenn du dich dann samstags oder sonntags dann irgendwie in den Louvre bebst, dann musst du montags trotz allem wieder zur Lohnarbeit. Aber wir arbeiten doch alle remote. Dann kann man doch auch mehr aus Frankreich arbeiten. Wer arbeitet denn bitte remote? Wenn du Näherin in Burladingen bist, wie willst du da remote arbeiten? Das heißt auf Deutsch, du grenzt mit deiner Logik die Näherin in Burladingen aus. Ja, also als Näherin in Burladingen bist du ja auch tendenziell nicht so frankophil, weil du da mit Haute Couture nichts am Hut hast, sondern mehr so mit Trigema. Und wenn du jetzt überlegst, du musst ja auch dieses Trampen, wie willst du beispielsweise aus Dresden oder sowas nach Frankreich trampen? Da muss ja erstmal einer in die Richtung fahren. Die fahren doch nicht alle gegen Russland, oder? Ja, aber das ist ja schon ein ganz schönes Stück. Da muss ja erstmal dann von Dresden nach Leipzig, von Leipzig dann weiter. Gehen ja alle nach Frankfurt und von Frankfurt musst du dann ja auch noch nach Frankreich. Also Frankfurt ist ja nicht Frankreich. Aber man kann von Frankfurt nach Frankreich, glaube ich, direkt durchfahren. Wenn du trampst? Bestimmt, ja. Oder du kannst ja auch S-Bahn surfen. Oh. Okay. Wir halten fest, ich distanziere mich vom Aufruf zu Straftaten wie S-Bahn-Surfen. S-Bahn-Surfen ist keine Straftat. Ich habe sogar letztens ein Gerichtsurteil gelesen, dass wenn du als Schüler auf dem Nachhauseweg S-Bahn surfst, dass dann Unfall von der Unfallversicherung abgedeckt ist, weil das ist ein Wegeunfall auf dem Weg nach Hause. Und das war, weißt du, das war so mein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, doch, ein gewisser Geist von Frankreich weht auch durch die deutsche Gesetzgebung. Warte gut, das heißt aber, wenn das Mobbingkind nicht auf geradem Wege nach Hause läuft, wo es definitiv von den Schlägern verprügelt wird, sondern eine Nebenstraße wählt, um den auszuweichen und dann dort erwischt wird, dann könnte die Versicherung sagen, ja, war aber nicht auf direktem Weg nach Hause, also war ja klar, dass es aufs Maul kriegt. Das könnte sein, ja. Aber, wie gesagt, wenn du S-Bahn surfst, dann machst du ja keinen Umweg. Okay, gut. Sehr schön. Ja. Du musst durch diese Folge führen, das ist dein Thema, ich habe keine Ahnung. Ich hab so zwei Funfacts im Hinterkopf, falls die Sendung überhaupt nicht trägt, aber ich habe keine Ahnung. Nein, ja, das ist schön. Nein, ich wollte dich tatsächlich fragen, warum streiken die so viel und wir so wenig? Vermutlich, weil die Franzosen noch mehr zu verlieren haben. Mhm. Wir haben ja schon an vielen Stellen wesentlich eingebüßt. Mhm. Zum anderen haben die Franzosen eine starke Linke. Die haben wir nicht. Und zum dritten ist es so, dass die Sozialreformen in Deutschland von den Linken gemacht werden oder von den Sozialdemokraten, während die Sozialreformen in Frankreich von den Konservativen und Liberalen gemacht werden. Dementsprechend hast du da auch nochmal einen Unterschied. Mhm. Und warum zünden die dann gleich Bürgermeistereien an? Der Franzose zündelt allgemein gern wahrscheinlich. Keine Ahnung. Der Deutsche grillt, der Franzose zündelt andere Sachen an. Okay, also das heißt, wir könnten in Deutschland dafür sorgen, dass mehr Bürgermeistereien angezündet werden, wenn wir das einfach als Grill-Events framen? Ja, klar. Du könntest selbst den Kapitalismus anzünden, wenn du einfach den Kapitalismus als Grill-Event wahrnehmen würdest. Okay, weil was kommt denn bei so einem antikapitalistischen Grill-Event dann auf den Rost? Boah, lass mal überlegen. Das ist eine schöne Brainstorming-Aufgabe. Mhm. Stockbrot. Stockbrot ist wahres kommunistisches Essen. Das kommt aus einer großen Schüssel, wo sich alle draus bedienen dürfen. Hot Tub Streams. Kommen auf den Grill. Naja, es ist eine kapitalistische Erwerbsarbeit für Menschen, die sonst nichts können, außer irgendwie in einer Badewanne sitzen und da halb nackt rumsitzen. Und es ist Brainstorming. Bei Brainstorming sind alle Ideen erlaubt. So. Du weißt, dass das ein Disney-Prinzip ist und Disney der böse Kapitalismus ist. Also kommt diese Art des Brainstormings auf den Grill. Lass mal überlegen, was kann denn noch auf den Grill des Kapitalistischen anzünden, des Kapitalismus anzünden? Ja, also Froschschenkel dürfen wir wahrscheinlich nicht drauf tun, weil dann merken sie, dass das nur ein französischer Import ist, ne? Ich würde jegliche liberale Hot Takes draufpacken. Mhm. Dann würde ich von Models alle Hot Pants draufpacken. Einfach nur, weil es dann weniger sexy ist und ja, dann ist auch Justin Timberlake raus, weil er bringt sexy back, wenn er aber nicht mehr sexy back bringen kann. Ja. Dann Backpacker logischerweise, weil Backpacker sind auch klimatechnisch ziemlich bescheuert und erzählen die ganze Zeit, wie geil es an einem Ort ist und dann reisen da alle hin, auch das ist nicht toll. Also auch Backpacker bitte auf den kapitalistischen Grill. Work and Travel, genau der gleiche Scheiß. Da reist Nancy aus der 7C einmal zum Schüleraustausch, findet Australien total töfte, macht danach nach ihrer Schule Work and Travel dort und dann erzählt sie erst recht danach im Studium, wie total töfte Australien ist und alle fahren nach Australien, um zu sehen, boah, Koalas. Ja, gut, aber dann sind die ganzen Flitzpiepen weg und dann kann Nancy immerhin Ministerpräsidentin in Hessen werden, weil niemand sie mehr dran hindert. Ja, nur mit dem Haken Klimawandel, das ist ja auch nicht gut. Und Fluchzeuge da hier so. Pinke, weißt du? Dann am Ende streiken höchstens die Piloten und die sind ja die einzigen, die was Streiktechnik angeht, immer so ein bisschen einen seltsamen Stress haben. Weil sie maximal privilegiert sind und dafür kämpfen, immer noch weitere Privilegien zu erhalten. Na ja, Piloten haben ja das Problem, dass die dann, wenn die streiken, ja, dann kommen die nicht um die Ecke mit, oh, wir hätten gern 5% mehr. Sondern diese Piloten gehen hin und sagen, so, Freunde, wir hätten gern 33% mehr. Und wenn wir nicht mehr fliegen, dann habt ihr alle keinen Urlaub mehr auf Malle. Ja. Mhm. Und dann stell dir jetzt mal vor, die Fluggesellschaften kriegen, würden jetzt noch gesagt bekommen, hey, wir besteuern ins Kerosin. Dann würde ich sagen, was? Und wovon bezahlen wir dann unsere Piloten? Hm. Da müssen wir ja Preise erst recht steigern. Hm. Ja. Aber das Interessante ist ja, dass bei diesem deutschen Frankreich-Moment, den wir da am Montag hatten, als wir das Land ins Chaos und in die Deindustrialisierung gestürzt haben. Diesem Montag damals, meinst du? Ja. An diesem Montag damals, wir erinnern uns, dieser schlimmste Tag aller Zeiten, als das Abendland untergegangen ist und manche Menschen sich nicht entblödet haben, über Beschneidungen des Streikrechts zu sprechen, weil hier französische Verhältnisse herrschen könnten. Schön war eine Zeile. Das war der schlimmste Streik seit 30 Jahren. Oder wenn man in Frankreich sagt, Montag. Das ist wahr. Also, das ist ja das eigentlich Faszinierende. Also, wann gab es in Deutschland das letzte Mal einen ernstzunehmenden Arbeitskampf? Es gab im öffentlichen Dienst, glaube ich, einen 2008, wo mal die Schlichtung gescheitert ist und wo dann unbefristet gestreikt wurde, bis sich das gelöst hat. Aber an alles davor kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also den Namen Weselski kennt man nicht ohne Grund, würde ich mal sagen. Also die Bahn hatte schon einige Arbeitskämpfe, der öffentliche Dienst hatte hin und wieder auch welche. Aber auch unter Klaus Weselski gab es, glaube ich, nur tatsächlich einen unbefristeten Streik tatsächlich. Alles andere, was die Bahn immer angezündet hat, waren Bahnstreiks. Das hat zwar den Verkehr effektiv lahmgelegt, weil Arbeitermacht halt wahre Macht ist, aber trotzdem, das war ja immer zeitlich befristet. Hatten wir nicht irgendwann auch mal einen Müllmännerstreik, der eskaliert ist, aber dann auch relativ zügig logischerweise beendet wurde? Ja, es ist relativ lange her. Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, es hängt ja auch an den Gewerkschaften, es hängt ja auch daran, plus was du nicht vergessen darfst, es hängt ja auch immer daran, dass du wachstumstechnisch immer gute Jahre hattest und im Zuge von Inflation eher weniger Probleme hattest. Da ist ja dann auch das Thema, wenn die Inflation relativ niedrig ist, brauchst du gar nicht so extrem viele Reallohnerhöhungen. Mhm. Ja, also das... Na gut, also wo du natürlich regelmäßig Streiks hattest, sind bei den IG Metall Betrieben. Klar. Kriegst du halt nur nichts mit von. Weil das belastet deinen Alltag nicht, wenn beim Daimler mal für ein Tachetband stillsteht. Dann zieht halt eine Prozession durch Sindelfingen, aber das passiert halt häufiger. Manchmal sind sie auch Katholiken. aber das behindert deinen Alltag ja nicht. Also es ist ja tatsächlich so, dass wenn die Dienstleister streiken, dann kriegen wir es zu spüren. Und ich weiß nicht, ob das was ist, was wir nicht vielleicht von Frankreich lernen könnten. Also wenn in Frankreich die Metallarbeiter streiken, dann kriegen das alle mit, wenn ihr noch Straßen blockieren. Ja gut, ich meine, ich entsinne mich an den Studentenstreik. Wir haben auch mal versucht mit Menschenketten. Oh, Bildungsstreik? Ja, den Bildungsstreik 2005. 2005. Ja, da war, stimmt, ja, da, ich erinnere mich dabei, der war bundesweit, da war ich als Schüler unterwegs. Ja, schön war es schon irgendwie, und da, diese Menschenketten waren auch total toll. Aber ich muss dazu sagen, so wirklich, also, ich sag mal so, das Ergebnis des Bildungsstreiks in Stuttgart, an der Uni Stuttgart, da war eigentlich nichts. Es gibt nur ein einziges Event, was da, also eine Sache, ein Resultat, das dabei rauskam. Hannes Rockenbauch. Du siehst schon, der Bildungsstreik hatte keine schönen Ergebnisse. Nein, das ist so einer dieser klassischen Failed Strikes. Ja. Ja. Failed City, Failed Strike. Failed Nopper. Ja, naja, also. Ja, da gibt's ein Autokorso gegen Nopper bei dir, ich hab's gehört. Nee, das ist diese 30er-Zone, die angeblich kommen soll, gegen die streiken sie jetzt. Ah, mit Hupen. Ja, ich hab die Tage was Schönes gesehen. Es gibt eine Straße, das ist eine 50er-Straße, die führt auf eine Kreuzung. Nach der Kreuzung steht ein 30er-Schild. Und eine Fußgängerampel noch. Also, das ist eine Fußgängerampel, danach kommt ein 30er-Schild. Ich glaube nicht, dass die meisten Autos an dieser Stelle mit 30 in die 30er-Zone fahren. Ich würde eher behaupten, sie fahren mit 50 rein und bremsen dann so ganz geschmeidig irgendwann mal runter, bis sie an der nächsten Ampel sind. Mhm. Weil, ja, spielt ja keine Rolle, ne? Ja. Weil, da ist ja nie ein Blitzer. Mhm. Weil, da ist ja genügend Platz. Mhm. Meinst du, das ist die deutsche Art von Streik? Also das, was der Deutsche als Streik betrachtet? Möglich. Einfach dem Staat den Mittelfinger zeigen, indem man mit 50 durch die 30er-Zone kachelt? Ja, vor allem, weil du ja weißt, dass da an der Stelle kein Blitzer steht. Ja, ja, ja, ne, das ist ja die doppelte Ironie, ne? Ich verstoße dagegen und aber auch nur, weil keiner hinguckt. Genau, der berühmt-berüchtigte Blitzer in der Kurve vom Pragsattel runter in Stuttgart, wo man sagen kann, ja, mit dem Moped fahre ich hier halt einfach mal mit 70 um die Ecke. Ja, gut. Ja. Ja, gut, ich meine, mal ganz ehrlich, es ist ja kein Geheimnis, dass ja in Deutschland einfach die Regierung streikt. Ja, gut, das tut sie ja seit, also es gab diese eine schlimme Zeit zwischen 98 und 2005, da hat sie nicht gestreikt. Das war aber auch nicht besser. Oh, in einer gewissen Art war sie schon sehr denkvoll. Aber du darfst ja nicht vergessen, wenn du jetzt mal so einen Typen ansiehst wie Volker Wissing, der hat ja mit seinen Streiks es relativ gut hinbekommen. Der hat sich mit seinen Streiks durchgesetzt. Volker das Wissing hat einfach Klimakonzept vorgelegt. Alle haben gesagt, Volker, das passt so nicht. Und dann hat er gesagt, ist doch mir egal, dann lebt damit. Und jetzt hat man ihm quasi tatsächlich gesagt, okay, Volker, du musst kein Klima mehr retten. Ja. Mit Verkehr kann man eh kein Klima retten, also machen wir das nicht. Und deswegen ist der Volker jetzt quasi durch. Ja. Ich meine, mal ganz ernsthaft, du machst ja auch so ein bisschen BWLer-Geschieße. Lass uns mal ganz kurz ein Projektmanagement-Spielchen spielen. Oh ja, Projektmanagement-Spielchen. Können wir es Verkehrsministerium anzünden nennen? Nee, wir nennen es alle deine Mitarbeiter müssen. Ja? Ja. Okay. Jetzt nehmen wir als Beispiel, alle deine Mitarbeiter müssen ins Homeoffice. Ja. Und zwar remote arbeiten. Ja. Und zwar an einem Firmenlaptop. Ja. Jetzt hast du 40 Mitarbeiter und 20 ja. Firmenlaptops. Ja. Und sie müssen aber full remote dauerhaft ins Homeoffice. Was sagst du dann? So, Freunde, ich habe hier ausgelost, wer ab sofort eine Beziehung miteinander habt. Ihr zieht zusammen und dann teilt ihr euch den Firmenlaptop. Jeder Mitarbeiter muss an einem Laptop arbeiten. So, dann würdest du sagen, okay, wir können diese Order nicht durchsetzen, weil uns fehlen 20 Laptops. Ja. Was wäre dann deine zweite Management-Tätigkeit, nachdem du gesagt hast, wir können diese Order aktuell nicht durchsetzen? Deine Vorgabe aufweichen, dass jeder Mensch an einem Laptop arbeiten muss, indem ich die auf jeweils in eine Beziehung schmeiße und die in jeweils zwei Schichten arbeiten müssen, dann arbeiten die 8 Stunden jeweils nacheinander und dann funktioniert das wieder. Okay, das würde schon mal nicht funktionieren, weil manche Menschen sind ja schon anderweitig gebunden. Du kannst also den Menschen, also nein, das würdest, kann man erweitern. Nein, also das du würdest nennt man tatsächlich Ménage à trois, das ist sehr französisch. Du würdest sagen, okay, wir können diese Order aktuell nicht durchsetzen, aber wir bestellen im nächsten Augenblick sofort 20 Laptops, damit die anderen 20, die jetzt noch nicht nach Hause können, as soon as possible nach Hause können. Ja. So. Also wir spielen das einfach nochmal durch. Ich habe eine Order. Die Order sagt, 40 Menschen sollen an 40 Laptops zu Hause arbeiten. Du schaust ins Inventar und siehst, ich habe nur 20 Laptops. Also sagst du, lieber Ordergebender, ich habe nur 20 Laptops, ich muss 20 bestellen. Und dann bestellst du 20. Und sobald das erreicht ist, kann jeder nacheinander nach Hause. Ja? Es sei denn, die Pandemie ist vorbei, dann verkaufst du die 20 Laptops sofort wieder. Wir reden gar nicht über Pandemien, wir reden einfach nur über die Order. Ja. So. Stell dir vor, du bist Verkehrsminister. Das fällt mir nicht schwer, weil dafür muss man nicht sonderlich intelligent sein. Und du hast tatsächlich den Bedarf, ein Tempolimit einzuführen. Ja. Und dieses Tempolimit, dir fällt so dieses lustige Argument ein, hey, wir haben nicht genügend Schilder. Ja. Was wäre dann eigentlich die Konsequenz? Du würdest doch sagen, okay, ich möchte das durchsetzen, ich habe nicht genügend Schilder, ich bestelle jetzt Schilder. Im Grunde müsste die Linke doch eigentlich, ich weiß, ihr hört uns Jungs, Gregor, los, müsste die Linke doch einfach nur mal eine Anfrage an das Verkehrsministerium senden, wie eigentlich der aktuelle Bestellstand für Verkehrsschilder fürs Tempolimit ist. Also im Grunde müsste doch die Bestellung längst raus sein, die Produktion laufen, die Maschinen am Rotieren. Und wenn nicht gerade gestreikt wird, geht es ja auch voran. Und dadurch, dass nicht so viel gestreikt wird in der Metallindustrie, da würden wir es ja mitkriegen. Die haben, Schilderproduktion. Die haben vor kurzem einen Tarifabschluss erreicht. Also da wird so schnell nicht mehr gestreikt. Siehst du, also geht es doch voran mit den Schildern. Eigentlich müsste man doch jetzt fragen, hey, wie schaut es eigentlich mit den Schildern aus? Und dann würdest du merken, die wurden nie bestellt. Mit anderen Worten, Leistungsverweigerung, Streik. Ja, aber darfst du ja in Deutschland nicht, weil politisch. Wobei, können wir kurz bei dem Schild noch bleiben? Ja. Bevor wir nach Frankreich zurückkehren, weil, obwohl, ja, das hat was mit Frankreich zu tun. Das mit den Schildern habe ich nämlich nicht verstanden, warum wir für ein allgemeines Tempolimit mehr Schilder brauchen. Weil, ja, wenn wir sagen, auf allen Landstraßen grundsätzlich maximal Tempo 70. Ja. So. Der Jupp hat jetzt richtig Herzkasper. Tempo 70 auf der Landstraße, aber wir stellen uns das mal vor, ne? Dann brauchen wir doch nicht mehr Schilder, sondern dann müssen wir einfach alle Schilder abhängen, wo mit rotem Kreis 70 draufsteht. Die einzigen Schilder, die wir neu bestellen müssten, sind die an den Grenzen zu Tschechien, zu Belgien, zu Dänemark und zu Frankreich, wo draufsteht, dass außerorts auf Nicht-Autobahnen Tempo 70 gilt. Jetzt sind doch die einzigen Schilder, die wir Warum brauchen wir mehr Schilder? Schau mal, das ist ja das Witzige. Man hätte Volker Wissing einfach nur sagen müssen, okay, Jupp, du erzählst Bullshit. Aber weißt du was? We flow with it. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Und jetzt müsste er, dann bestell doch mal Schilder, Jupp. Dann bestell doch mal Schilder, Jupp. Mach es. Aber Jupp hat keine Schilder bestellt. Volker auch nicht. Mit anderen Worten, hey, okay, ich weiß, du laberst Bullshit, aber weißt du was? Ich lass dich mit deinem Bullshit durchkommen und beweise dir auf Stufe 2, dass du Bullshit redest und nicht jetzt schon. Das ist traurig. Was hätten die Franzosen mit Volker Wissing angestellt? Wahrscheinlich das Verkehrsministerium angezündet. Wäre das eine Möglichkeit für uns? Nee, weil da hängt ja auch die Bahn dran. Ja, die Bahn ist ja ein Privatunternehmen. Also ich meine, wenn wir das Verkehrsministerium anzünden, dann können wir einfach die ganzen Aktien da rausschleppen und dann sind wir Besitzer von der Bahn. Und ich glaube, die Infrastruktur für Digitales hängt auch dort. Ja gut, die ist hier nicht vorhanden. Das ist also kein Schaden. Naja, dadurch, dass sie dort verortet ist, wird sie dann erst recht nicht gebaut. Das heißt, auf Deutsch, wenn du das anzündest, dann... Mein Optimismus, dass die in den nächsten 20 Jahren ausgebaut wird, ist verhalten. Deshalb wäre das tatsächlich kein Verlust. Du möchtest also unserem Verkehrsminister Streik vorwerfen. Arbeitsverweigerung. Sitzstreik. Der ist ja wahrscheinlich außertariflich und nicht gewerkschaftlich organisiert. Das heißt, der darf gar nicht streiken. Gut, aber lass uns doch das Thema mal so weit voranbringen. Warum machen die Franzosen das? Was können wir von ihnen lernen? Und ist das überhaupt gut? Faszinierend. Das war die Überleitung, die ich auch haben wollte. Wir kennen uns schon so lange. Ja, also erzähl mal. Was können wir von ihnen? Ich habe die Fragen gestellt, du musst die Antworten geben. So funktioniert ja, das in einem Dialog. Nee. Ich habe dich dafür gelobt, dass das eine gute Frage ist. Und jetzt kannst du die Frage beantworten. Ich habe bei Volker Wirsing gelernt. Also, warum machen die Franzosen das? Aus Tradition. Sie haben Erfahrungen damit, Aufstände anzuzetteln und auf die Barrikaden zu gehen. Und sie haben damit ja sogar Erfolg. Mhm. Ja? Mhm. In Deutschland würde das nicht funktionieren. Was war quasi das Resultat der deutschen Revolution? Oder der deutschen revolutionären Bewegungen? Vormärzregierung, war der Vormärz, also resultierten die Vormärz Regeln in Märzregierungen. Ja. Wir hatten in Deutschland schon mal Märzregierungen. Was daraus 1848 wurde, hat man gesehen, Märzregierungen bringen nichts. Ja, das ist übrigens so auch ein Satz, den wir uns für die Zukunft merken sollten, vor allen Dingen für die nächste Bundestagswahl. Märzregierungen bringen nichts. Wir haben aus 1848 gelernt, Märzregierungen bringen nichts. Ich freue mich schon auf die Plakate. So, gut. Ja, okay, also mit dem Deutschen ist keine Revolution zu machen. Das so weit. Na, du darfst nicht vergessen, der Deutsche hat an einem demselben Tag zwei Republiken ausgerufen. Ja. Und alleine, also 9. November, Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht. Ja. Anstatt dass sie sich zusammengesetzt hätten und gesagt hätten, okay, weißt du was, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck und der Sieger darf, haben die sich gerade mal eine Stunde entfernt, ich glaube sogar 200 Meter, 300 Meter, einen Kilometer entfernt. Ja. Auf Balkons hingestellt und irgendwie Republiken ausgerufen. Der eine der sozialistische Räterepublik, der andere die sozialdemokratische Republik. Also, genau. Ja, hat nicht. Fun Fact am Rande übrigens, das habe ich auch erst vor kurzem gelernt. Karl Liebknecht hat die Republik von einem Balkon des Stadtschlosses in Berlin ausgerufen. Das ist das Ding, was im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde, dann als Schutthaufen lange rumstand, von der DDR abgerissen wurde. Dann wurde da der Palast der Republik hingesetzt. Der wurde dann auch abgerissen. Und jetzt steht da das Humboldt-Forum. Mhm. Bevor die Ruinen des Stadtschlosses abgerissen, das Einzige, was von diesem Stadtschloss quasi übrig geblieben ist, ist dieser Balkon. Den hat die Regierung der DDR nämlich einlagern lassen. Okay, der ist jetzt denkmalgeschützt, da wieder ran hier flanscht. Der steht in irgendeinem Museum, soweit ich das, den genauen Verbleib konnte ich nicht rekonstruieren. Ich meine, der steht mittlerweile in einem Museum, aber das hat man aufgehoben. Monarchie und so wollte man alles nicht, aber den Balkon hat man behalten. Okay, ganz kurz, das heißt, Denkmalschutz heißt nicht, ich darf das Haus nicht abreißen. Das heißt nur, ich muss es irgendwo anders hinstellen. Ja. Merken wir uns, wenn irgendwie die Gentrifizierung sich voran entwickelt. Das sowieso. Aber, also du hast ja bislang von Revolutionen gesprochen. Was Streiks angeht, haben wir doch durchaus positive Traditionen. Also wir haben den Ruhrkampf, der ging witzigerweise gegen die Franzosen. Das war unbefristeter Generalstreik im Ruhrgebiet gegen die militärische Besetzung. Da ist mal gar nichts passiert. Und wir erinnern uns, bevor so ein kleiner, wild gewordener Österreicher sich anschickte, Deutschland revolutionär umzugestalten, gab es auch einen weiteren großen Putschversuch in Deutschland, nämlich den Kapp-Lüttwitz-Putsch 23. Und der ist gescheitert wegen, Überraschung, Generalstreik. Also haben wir ja eigentlich tatsächlich eine positive Kultur, dass wir sagen könnten, Streik bringt dieses Land voran und verhindert Nazis. Ne, auf lange Strecke hat es ja nicht verhindert. Naja, aber zumindest noch mal für die nächsten Jahre. Und wenn ich die Störchen für die nächsten Jahre verhindern lasse, dann kann ich mir in den nächsten Jahren halt was überlegen oder hoffen, dass das Problem auf biologischem Wege gelöst wird. Ja, aber die hat ja noch die Lissi im Schlepptau, deswegen, naja. Die können wir in die Schweiz zurückstreiken. Also ich glaube, die Franzosen haben einfach nur quasi Erfolgserlebnisse. Die verbinden quasi mit Streik durchaus was Positives, weil sie ja quasi schon mal Erfolg damit hatten. Der Deutsche hatte ja nie so wirklich Erfolg damit. Naja, aber. Ich meine, mit Streiks, ein Streik bedeutet ja am Ende immer, dass ich mehr Geld bekomme. Das ist ja doch auch was Positives, was ich damit verbinde. Aber trotzdem stellt sich da, ja, in Deutschland, Arbeitskämpfe sind eigentlich immer positiv ausgegangen, dass man mehr rausgeholt hat, als ursprünglich angeboten wurde von den Arbeitgebern. Also, du hast zwar nicht das bekommen, was du haben wolltest, aber mehr, als sie geboten haben. Naja, mehr als das erste Angebot meistens. Aber das liegt auch meistens daran, dass es da dazu geht wie auf dem türkischen Basar. Du fängst halt klein an und der andere fängt groß an. Aber du kannst trotzdem immer die Geschichte erzählen, dass du am Ende mehr verdient hast. Das ist ja nicht also ein Streik hat noch nie dazu geführt, dass dein Lohn am Ende gekürzt wurde. Ja gut, ich meine, das funktioniert ja ganz einfach. Die Piloten sagen, sie hätten gern 33, die Lufthansa sagt, sie zahlen 10 mehr. Die Piloten sagen, okay, 32, die Lufthansa sagt, okay, 20. Die Piloten sagen 31, die Lufthansa sagt 30 und die Piloten sagen Deal. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, du kannst dich trotzdem hinstellen und sagen, wir haben mehr für euch rausgeholt. Aber trotzdem mault Horst am Ende rum, wenn dann irgendwelche anderen Leute streiken. Obwohl Horst von Streiks profitiert. Ja gut, das liegt aber auch daran, dass Horst in der Zwischenzeit nicht verstanden hat, dass dieses Thema ja am Ende alle betrifft. Weil du wird, was weißt du, was das ganz Witzige ist? Der öffentliche Dienst, der jetzt gerade aktuell streikt. Unter anderem, ja. Moment. So frecherweise zusammen mit der EVG zusammen. Oh, der öffentliche Dienst, der gerade aktuell streikt oder gestreikt hat, streikt ja witzigerweise nicht nur für die Bus- und Bahnfahrer. Tut er überhaupt gar nicht. Das ist andere Gewerkschaft. Naja, die Kommunen, öffentlicher Dienst. Also Busfahrer streiken aktuell tendenziell weniger, weil immer anderer Tarifvertrag. Zugführer, EVG, Straßenbahnfahrer in kommunalen Gebieten tendenziell, ja. Ja, ja. Aber wir reden von Straßenbahnfahrern. So, und die Straßenbahnfahrer, die da streiken, sind ja im öffentlichen Dienst, kommunalen öffentlichen Dienst, also meistens, ja. TVÖD. Und im Grunde warst du mal in den letzten Tagen irgendwo auf einem Amt, musstest du irgendwas mit einer Kommune zu tun haben, musstest du irgendwo eine Verwaltung in irgendeinem Theater, das kommunal betreut wird, oder irgendwelche anderen Einrichtungen, die kommunal betreut werden. Nein, musstest du nicht. Kommunale Kindergärten könnten jetzt eigentlich gerade auch streiken, weil ist auch TVÖD. Mit anderen Worten, die Bahnfahrer machen gerade den Streik für die anderen. Nee, nicht nur die Bus- und Bahnfahrer. Es sind ja auch die Müllabfuhr ist bestreikt worden, beispielsweise. Ja, aber nur das nur im Kleinen. Das nur wirklich sehr klein, weil stinken will, mag's niemand haben. Aber es geht einfach nur darum, in dem Fall die Bahnfahrer, die da jetzt gestreikt haben, die streiken für viele, viele mehr. Und da wäre jetzt die Diskrepanz, wenn jetzt quasi Lieselotte sich beklagen würde, dass sie nicht mit der Bahn ins Büro fahren kann, weil der Mensch, der gerade für ihren Lohn kämpft. Das wäre das Problem. Dass der Hubert ein Problem hat, dass die Bahnfahrer ihn nicht von A nach B bringen, weil, keine Ahnung, der will jetzt der ist Bäckermeister und will da irgendwie nachts backen. Das ist was anderes. Vor allem, was ich gehört habe, und das finde ich so lustig. Da habe ich gefeiert, aber ich feiere momentan ganz häufig, wenn ich irgendwo lese, was die Regierung angeblich falsch macht. Grundsätzlich alles. Und zwar ging es darum, dass jemand tatsächlich sich geäußert hat, dass es ja eine Schweinerei wäre, dass die jetzt streiken. Was man sich denn erlauben würde, das würde ja gar nicht gehen. Vor allem die Regierung solle sowas doch bitte verhindern. Sie wollen ja schließlich, dass man weniger Auto fährt. Wo ich mir dachte, Entschuldigung, die Regierung soll also verhindern, dass Arbeiter ihrem Streikrecht nachgehen? Naja, also ich finde das Argument gar nicht so schlecht. Also das konsequent zu Ende gedacht würde heißen, dass wir die Leute alle wieder verbeamten. Ja, ja, so könnte der Staat effektiv verhindern, dass die nicht mehr streiken können. Das wäre eigentlich total super. Das Argument gefällt mir. Frankreich hat ja, glaube ich, auch eine relativ hohe Beamtenquote, ne? Also. Nee, gut, die haben halt weniger entbeamtet irgendwann. Die haben halt irgendwann gesagt, okay, nee, Beamter bleibt Beamter, weil muss ja. Das heißt, in Frankreich wäre die ganze Sache noch schlimmer, wenn die nicht so viel verbeamten würden. Naja, gut, ich glaube, die Franzosen haben tatsächlich einfach ein Staatsbeamtentum im zentralistischen System, logischerweise auch. Und dann ist es ja sowieso nochmal was anderes. Also ich glaube, da ist ja. Ich schätze mal, die haben, das wüsste ich jetzt nicht, müsste ich mal recherchieren, Staatsbeamte, also zentralistisch dem Staat unterworfen und dann vielleicht noch kommunal, aber das war's dann auch schon. Reicht doch. Also die haben nicht nochmal so eine Ländergeschichte und sonstiges, sondern wahrscheinlich Departements und Zentral. Ja, aber die haben ja nicht nur die Verwaltung verbeamtet. Wenn ich das richtig weiß, sind auch Zugführer relativ häufig verbeamtet. Dann müsste die Bahn aber auch noch ein Staatsunternehmen sein. Ja, oder Straßenbahnfahrer und sowas. Ja gut, aber das ist ja kommunal. Ja, trotzdem eine höhere Beamtenquote als hier. Ja, und was ich jetzt auch gelesen habe, und da können wir mal ganz kurz noch schauen, es gibt also ein wunderschönes Argument. Ich werde ihren Namen nicht nennen, weil man muss jetzt für diese Dame nicht noch Werbung machen. Aber sie hatte sich geäußert, dass die Regierung sich doch tausende Euros leistet, auszugeben für Stylisten und Fotografen. Und es wäre doch eine Schweinerei, dass man Ricarda Lang so rumlaufen lassen würde. Ich erinnere mich an diesen legendären Tweet, ja. Wie sie rumläuft, weil der sollte man doch, wenn man schon so viel Kohle ausgibt, dann habe ich mir auch gedacht, Leute, also erstens, was für ein niederträchtiges Volk seid ihr eigentlich? Das ist nämlich das Problem. Während in Frankreich die Leute wegen sozialer Strukturen auf die Straße gehen, ist das der Mob in Deutschland, wo man dann sagt, nö, die trägt einfach ein unvorteilhaftes Kleid, wird unvorteilhaft fotografiert, bah, keine Ahnung. Weil irgendein Drecks-Paparazzi-Foto auftaucht von jemandem, weil es ist ja nicht der, erstens, es ist nicht der offizielle Fotograf wahrscheinlich gewesen, der dieses Foto gemacht hat, weil die Dame läuft von A nach B. Da wirst du sicherlich nicht dieses unvorteilhafte im Laufen mit Wind und allem drum und dran Foto nehmen, sondern du wirst stehen, posieren, gut ist. So, das heißt auf Deutsch, die Dame beklagt sich also darüber, dass eine Person auf einem Paparazzi-Foto unvorteilhaft aussieht und sich die Regierung nicht dran macht, eine Person mit Geld und Stylisten und Fotografen auszustatten. Ich habe keine Ahnung, sollen die den Paparazzi bezahlen, dass er dieses unvorteilhafte Foto nicht veröffentlicht? Aber jetzt stellen wir uns mal ganz doof. Wer ist denn Ricarda Lang? Ricarda Lang? Ja. Bin ich ChatGPT oder was? Nein, du bist, in dem Fall bist du die Wikipedia. Also wer ist diese Person? Was ist ihr Amt? Ricarda Lang ist eine deutsche Politikerin, Bündnis 90 Die Grünen. Seit Januar 2021 oder so ist sie Parteivorsitzende bei Bündnis 90 Die Grünen, gemeinsam mit Omid Nuripur. Genau. So. Ricarda Lang hat eine Schwäche für Fastfood. Gut. Sie ist Regierungsmitglied? Fragezeichen? Nein. Gut. Warum sollte sich dann also die fucking Regierung um das Aussehen und die Fotografierung von... Also das wäre... Weil als würde die Person man, keine Ahnung hat, was der Unterschied zwischen Legislative und Exekutive ist. Das wäre, als würde ich ein Foto nehmen von von Frau von Storch und würde sagen, ey Regierung, bitte bezahlt einen Stylisten, weil das ist ja nicht zu ertragen. Ah, also oder das wäre, als würde man die Regierung nötigen, für Philipp Amthor bitte einen Stylisten und Typberater zu organisieren, dass er endlich eine vernünftige Brille bekommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Emmanuel Macron irgendwelche Menschen dafür bezahlt, dass man Madame Le Pen schlecht aussehen lässt. Ja, anders, also quasi negative anders, Stylisten. Anders wird ein Schuh draus. Du müsstest quasi, also in Frankreich wäre der Fall, dass Emmanuel Macron hingeht und sagt, okay, liebe Stylisten, ich bezahle euch mit Staatsknete dafür, dass Marine Le Pen noch hotter aussieht. Ich bin von dem noch ein bisschen irritiert, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich schwul bin. Na, alle Französinnen sind heiß. Und Marine Le Pen ist ja auch auf der rechten Seite und da natürlich on fire. Okay. Okay. Naja. So. Verrückt. Also. Gut, also du siehst, das Staatsverständnis in Deutschland ist schon gar nicht da. Dementsprechend. Ja. Gut, daran scheitert es natürlich. Aber können wir nicht trotzdem einfach Generalstreik haben wie in Frankreich? Nee, weil Generalstreik ist gesetzlich verboten. Ja, eben. Also ich, pass auf, folgender Deal. Die Regierung darf Ricarda Lang einen Stylisten bezahlen, dafür kriege ich Generalstreik. Um es einfach mal ganz kurz nochmal ganz klar zu machen. Generalstreik würde gar nicht funktionieren in Deutschland. Naja, so wenig wie die Bundeswehr eingesetzt wird, können wir sowieso grundsätzlich vom Generalstreik sprechen, oder? Also ich, ich bin nicht dafür, dass sie noch häufiger eingesetzt wird. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass sie so. Nur das Problem ist, keiner der Generäle würde irgendwann zu einem Streiktreffen kommen können, weil mit was? Also wenn die Öffis nicht fahren, die Bahn nicht fährt und die Panzer ja dann auch nicht fahren, beziehungsweise die wir haben, fahren nicht. Die anderen haben wir ja abgegeben. Dementsprechend, also der General könnte gar nicht. Ja, dementsprechend, Generalstreik würde nicht funktionieren. Okay, schade, kein Generalstreik. Können wir an irgendwas anderes Gutes aus Frankreich vielleicht importieren? Ja, die Frage ist jetzt erstmal, ist es gut für Frankreich, was da passiert? Möchtest du diese Frage so allgemein stellen oder möchtest du sie spezifizieren? Ich stelle sie erstmal allgemein. Also ist es gut, dass in Frankreich Dinge brennen und diese Streiks immer so ausarten, ist die eine Frage. Okay, okay, die Frage ist so spezifiziert. Dann ja. Okay, und die zweite Frage ist es in diesem speziellen Fall, also Rentenerhöhung, ist es in dem Fall gut, dass sich jetzt möglicherweise durch diese radikalen Streiks sich dieses Rentenalter nicht nach oben entwickelt? Sprich, Stichwort volkswirtschaftlich. Also so schlecht geht's der französischen Volkswirtschaft jetzt auch nicht. Und du darfst es gern aus dieser verbitterten Ruhrpott-Perspektive sehen, dass du sagst, boah, ich muss bis 67 mal hören. Auch wenn der Ruhrpottler nicht sächsisch redet, aber ja. Egal. Also dieses spezifische, dieses arrogante deutsche Argument kann ich ja sowieso nicht nachvollziehen. Wir haben uns von den Sozen 98 bis 2005 und dann fortfolgende in die Scheiße reiten lassen, dass die uns immer länger bei immer geringeren Löhnen arbeiten lassen. Dann sollen die Franzosen gefälligst auch so leiden. Habe ich nicht verstanden, warum man dafür kämpfen soll, dass es anderen schlechter geht als einem selber. Das ist Solidarität einfach mal missverstanden. Du hast gefragt, was grundsätzlich gut ist. Und was mir in dieser Debatte immer zu kurz kommt, deshalb erlaube ich mir diesen kurzen Moment der Ernsthaftigkeit, ist die Tatsache, dass diese Renteneintritts... Also zum einen, das Rentenalter in Frankreich liegt im Schnitt auch irgendwie so bei 62 oder so. Das ist gar, die gehen gar nicht so früh in Rente. Das mal statistischer Fakt. Wie dieses Gesetz in die Welt gekommen ist, ist der eigentliche Skandal. Und das ist das undemokratische Moment an dieser Stelle. Denn dieses Gesetz ist in die Welt gekommen, nicht durch einen Beschluss der Nationalversammlung. Also nicht, wir übertragen das mal auf deutsche Verhältnisse, ne? Wir sprechen von Bundestag und Regierung und sowas. Wir haben die Regierung, die hat beschlossen, wir heben das Renteneintrittsalter schrittweise an auf ein Plus von 2 Jahren, ist, glaube ich, in der französischen Debatte gewesen. 65. Auf 3 Jahre. Das heißt, die deutsche Bundesregierung sagt, wir erhöhen das Rentenalter auf 70. So, dann sagen die, das stellen die das so vor und dann gibt's dann stellen sie fest, scheiße, wir kriegen keine parlamentarische Mehrheit dafür. Dann gucken sie in ihr bestehendes Gesetzwerk und stellen fest, dass es ein Gesetz gibt, das es der Regierung erlaubt, das auch auf dem Verordnungsweg zu regeln, ohne dass das Parlament zustimmen muss. Das heißt, die deutsche Bundesregierung könnte ohne Parlamentsbeschluss einfach mal beschließen, dass wir alle bis 70 arbeiten. Ja. Und dass da das Volk auf die Straße geht und gegen diesen antidemokratischen Akt einfach mal exekutive Gebäude anzündet, kann ich verstehen, weil die Exekutive hier diejenigen sind, die den antidemokratischen Akt vollführt haben. Ganz kurz. Ist es nicht demokratisch, solche Prozesse zu haben in Präsidentialsystemen? Also ich meine, in Amerika kann der Präsident per Dekret Dinge entscheiden. Ja, aber doch nicht das, was die, was das Leben von allen 60 Millionen Franzosen oder so gleichzeitig betrifft. Das halte ich für akut undemokratisch. Er darf. Also das ist nicht der amerikanische. Es gibt da dieses Zitat der Polizei München und es kommt sehr selten vor, dass ich Polizeien zitiere. Es ist erlaubt, aber ob sie das für gut halten, das müssen sie selber entscheiden, so sinngemäß, ne? Nur weil etwas legal ist, heißt das noch lange nicht, dass es legitim ist. Ja, also du sagst, es ist undemokratisch. Die Verfassung ist doch aber demokratisch zustande gekommen und die Verfassung erlaubt es. Also, nein, die französische Verfassung ist nicht demokratisch zustande gekommen. Die französische Verfassung war irgendwann mal da und dann hat man die verändert. Ah ja. Aber eine Verfassung ist dahingehend demokratisch legitimiert, dass sie von einer Mehrheit des Volkes akzeptiert wird. Okay. Und das gilt, also ich, das gilt für politische Prozesse grundsätzlich. Ich will darauf raus. Also es ist schon demokratisch zustande gekommen. Nein. Das demokratische Moment in Demokratien sind Wahlen. Und alles, was darüber hinaus geschieht, ist nicht per se demokratisch. Okay, und der Präsident ist vom Himmel gefallen. Er ist nicht gewählt worden. Der Präsident ist demokratisch gewählt worden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass alles, was der Präsident tut, auch legitim ist und demokratisch. Ja, doch, wenn er sich an die Verfassung hält. Und er hat ja nicht irgendwas in der Verfassung geändert oder gesagt, hey, das heißt, Recep Tayyip Erdogan, der gegen keine Gesetze verstoßen hat, ist demokratisch legitimiert und alles, was der tut, ist demokratisch. Dann schauen wir doch mal in die Türkei und schauen mal, wie in den letzten Jahren Verfassungen verändert wurden in der Türkei. Und da merken wir, ey, da sind ganz, ganz viele Dinge verändert worden. Macron ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, so, ich schaffe mir die Strukturen mit Manipulation, in denen ich das ändern kann. Und also da muss ich jetzt einfach mal sagen, also das ist hochgradig demokratisch, weil er hat ja jetzt nicht irgendwas umgebaut. Es ist jetzt nicht, also Macron Moment, jetzt mit Putin, ja. Mit Putin zum Beispiel zu vergleichen, der ja quasi einfach die Verfassung sich so strikt, dass er sagen kann, okay, und ich kann jetzt auf Lebenszeit Präsident werden. Chen. Oder Xi Jinping, der sagen kann, zweimal ist es Maximum. Wer sagt denn das? Kann ich den, der das sagt, einfach erschießen und ich mach's einfach dreimal? Oder viermal? Muss man denn ständig irgendwie sowas haben? Weißt du, das ist undemokratisch. Aber zu sagen, hey Leute, ich kann das per Dekret entscheiden. Ach, dann mache ich das per Dekret, wenn ich es nicht durchs Parlament kriege. Es besteht doch. Gibt es denn irgendeinen Mechanismus, um den Präsidenten in Frankreich loszuwerden? Irgendwelche Misstrauensvoten? Ja, dann macht's doch auf dem Weg. Läuft. Also, du weißt, worauf ich raus will. Das zu sagen, das ist undemokratisch, ist halt einfach irgendwie zu kurz gedacht. Moment mal. Also ja, mit der Geschichte der Deutschen, das sind letzten Endes ist das eine Art von Notstandsgesetzgebung. Und die Notstandsgesetzgebung gab es auch in der Verfassung des Deutschen Reiches. Und wohin uns Notstandsgesetzgebungen führen, ist schon einmal eindrucksvoll gezeigt worden. Also da, so einfach, nur weil etwas in einer Verfassung steht, heißt das noch lange nicht, dass das ein demokratisches Element ist. Und die Tatsache, dass es dagegen massive Proteste auf den Straßen gibt, ist ja erstmal ein Zeichen dafür, dass wir hier ein demokratisches Defizit haben. Wieso? Demonstrationen gehören zur Demokratie. Entschuldigung. Ja, das ist politische Willensbildung. Demonstrationen richten sich in dem Fall gegen ein Vorgehen, was als undemokratisch wahrgenommen wird. Deshalb ja auch Bürgermeistereien als als Ort des Unmuts. Ich dachte einfach nur, weil es die größten Häuser vor Ort sind. Oh. Und weil man den eigenen Arbeitsplatz nicht anzünden möchte. Stell dir mal vor, die zünden irgendwie, keine Ahnung, Renault an oder so, oder Citroën. Da haben sie am nächsten Tag nichts zum Arbeiten. Können sie den Arbeitsplatz auch nicht mehr bestreiken? Das würde ja quasi das ganze Ding ad absurdum führen. Deswegen müssen sie den Bürgermeister, weil die meisten, die da jetzt streiken, sind keine Beamten. Sonst wären sie nämlich besser bezahlt. Und besser berentet. Ja. Aber, also, solche Notstandsgesetzgebungen sollten immer nur in Ausnahmefällen gezündet werden, wenn es tatsächlich einen guten Grund dafür gibt, warum eine demokratisch gewählte Legislative das nicht verabschieden sollte. Und ich sehe keinen Grund, warum das Gesetz nicht von der Assemblée Nationale, vom französischen Bundestag hätte abgestimmt werden können. Wir kriegen das Ding nicht durch. Ist kein Argument, es ihnen nicht vorzulegen. Und das ist das undemokratische Moment. Ja, deshalb gibt es in Deutschland nicht diese Gesetzgebung. Ja. Weil wir sagen, wir müssen erstmal alles dem Bundestag und dem Bundesrat vorlegen. Ja, aus gutem Grund, weil wir da historisch sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Ja gut, aber wenn die Franzosen also, gute Erfahrungen damit gemacht haben, sich Notstandsverordnungen zu geben, ist doch gut. Ja, nicht wirklich. Also der reguläre Vorgang in Frankreich ist, dass das Ding vom Bundestag geprüft werden muss, vom französischen. So. Und du brauchst ein Argument, warum du es dem nicht vorlegst. Ja, und? Und das Argument hat bislang noch keiner gesehen. Naja, doch, er darf. er darf. Äh, und Gut. Das ist natürlich ein autokratisches Argument und damit danke für die Bestätigung meiner These. Nur weil man etwas darf, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist. Wieso? Es steht in der Verfassung, die er selbst nicht geschaffen hat. Es steht in einer Verfassung, die vor Jahr und Tag geschaffen wurde. 1958. Das heißt, also, wenn Erdogan zurücktreten würde und seinen Schwiegersohn zum Staatspräsidenten ernennen würde und der sich auf Erdogans Verfassungsänderungen berufen würde und damit autokratisch regiert, wäre das trotzdem demokratisch? Nein, das nennt man Federalist-Wirtschaft. Ja, und aber das ist nach deinem Argument demokratisch, weil er die Verfassungsänderungen dann nicht umgesetzt hat. Wir reden jetzt schon aber davon, dass 58 bis 2023 durchaus ein bisschen größeres Spielraum sind als hey, ich mache für meinen Nachfolger den Weg frei. Du darfst ja nicht vergessen, wir reden ja nicht davon, wie jetzt Putin und Medvedev Stühlchentausch gemacht haben, sondern wir reden davon, dass jemand sich auf ein Gesetz beruft, das schon 1958 entschieden wurde. Ja, also aber er hat ja auch eine reduzierte, also dementsprechend ich. Aber dein Argument ist, weil das früher so beschlossen wird, ist das gut. Das ist genauso wie Vergewaltigung in der Ehe. Dadurch, dass das nicht strafbar war, ist das ja nicht schlecht. Wieso ist doch demokratisch abgeschafft worden? Ja, aber es hat ja auch lange gegolten. Oder nimm die Strafbarkeit von Homosexualität. Da gibt es ein Gesetz, das haben wir nicht beschlossen. Das ist jetzt aber nicht schlecht. Das ist total demokratisch. Nö, ist demokratisch ja abgeschafft worden. Die Demokratie ja, hat aber es abgeschafft. Ja, aber als es noch gegolten hat, war es offenbar auch demokratisch. Und stell dir mal vor, Helmut Kohl hätte 1995 gesagt, wisst ihr was? Bundestag, da sitzen eh nur Sackpfeifen, da sitzen Vollarschis, da sitzen Leute, die im Notfall die Vergewaltigung in der Ehe fast noch legal gehabt hätten. Ich setze das jetzt einfach per Dekret durch, die Abschaffung von 175. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, Kohl hätte gesagt, okay, wisst ihr was, ich setze das per Dekret durch den Bundestag, da sitzen nur Vollidioten, kriege ich nicht durch, mache ich jetzt. So, da hättest du doch als erster gesagt, geil, Notstandsgesetze, weil Vollidioten im Parlament, geil. Nö, finde ich undemokratisch. Du hättest also das bescheuerte Gesetz, Paragraph 175, behalten, weil es nicht demokratisch vom Bundestag... Gilt das Gleiche, wie dass man nicht mit der AfD stimmt, egal wie sinnvoll der Antrag ist. Ja, aber wie gesagt, es ist per Dekret erlaubt, in Frankreich das zu tun und das hat dann Macron halt gemacht, weil dadurch ist es nicht undemokratisch. Es ist, doch. Es ist nicht schön. Es ist hochgradig. Nein, es ist undemokratisch, auch wenn es sich einen demokratischen Anschein gibt. Wie gesagt, es ist nicht schön, aber es ist demokratisch. Nein. Die Frage ist, was ist das Argument, warum er das damit durchsetzt? Moment, welchen Weg hättest du denn? Was ist das Argument, warum er nicht den üblichen Weg nimmt? Das hast du mir immer noch nicht beantwortet. Ich habe auch vorhin eine andere Frage. Welchen Weg gibt es denn, diesen Präsidenten loszuwerden? Müsste ich in der französischen Verfassung nachgucken. Aber gemäß althergebrachter Tradition ist Guillotinieren in Frankreich akzeptabel. Ja, also, Das demokratisch? Weiß ich nicht. Ist es gut? Ja. Wenn es in der Verfassung steht, dass man den Präsidenten im Zweifel guillotinieren muss, Notstandsverordnung? Wenn der Präsident quasi den Joker hat, ich darf einmal im Quartal irgendwie eine Notstandsverordnung machen, dann hat das Volk wahrscheinlich auch den Joker. Ist doch gut. Erstmal Bastille stürmen. Genau. Und jetzt, was war deine Frage? Naja, was das Argument ist, warum das Gesetz nicht auf dem üblichen Weg verabschiedet werden sollte. Er hat den Notstand, dass es auf jeden Fall durchgesetzt werden muss, weil Wirtschaft. Also wirtschaftliche Zwänge ist das Argument. Wirtschaftliche Zwänge sind kein Argument für politische Entscheidungen. Okay, ich sehe hier draußen gerade den Chef der jungen Liberalen. Er möchte mit dir sprechen. Meine rechte Faust und meine linke Faust auch. Lass ihn rein. Wirtschaftliche Zwänge sind kein Grund, Politik zu machen. Wirtschaftliche Zwänge sind kein Grund, sich von ihnen die Politik diktieren zu lassen. Okay. Sondern Politik ist dafür da, der Wirtschaft Zwänge aufzuerlegen. Wir sind kurz vor der 350. Folge und ja, wir sind ein Satire-Podcast, aber das... Das war jetzt wirklich, ich glaube. Ach ja, herrlich. Ja, ich glaube, das ist der beste Spruch, den wir in 348 Folgen hatten. Wirtschaftliche Zwänge sind kein Grund, Politik danach auszurichten. Ja. Okay, wir sehen uns nächste Woche in Folge 349 zu einem Pro-Seminar, in dem das Zeilenende darlegt, wann mal wirtschaftliche Zwänge nicht Politik gedrängt haben. Und natürlich darlegt, wie der Klimawandel auch funktionieren kann, wenn du dem ökonomischen Zwang, der ökonomischen Anreizsysteme nicht Herr wirst. Stopp! Vollkommen. Nein. Nein, wir sprechen nächste Woche nochmal über unser Intro. Ja. Über die Intro-Texte und machen uns mal Gedanken, was da draus werden sollte. Und dann werden wir uns auch mal mit dem Thema patreon.com/dieelitepodcast beschäftigen und natürlich unserer Webseite dieelite.org. Denn das sind Texte, die stimmen so einfach nicht mehr. Der Podcast aus Stuttgart für Stuttgart ist halt einfach ja, maximal noch Böblingen bei Stuttgart. Der Podcast aus Böblingen für Stuttgart. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also wenn ich bis dahin nicht irgendwas angezündet habe. Genau. Ja, wie gesagt, lass dich von wirtschaftlichen Zwängen nicht beeinflussen. Top. In diesem Sinne, tschüss. Macht's gut und ihr wisst ja, allons en France. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dieelite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com/dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter @dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an aushilfsjedi oder zeilenende@dieelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.